Erster Jahwe sprach zu Mose, zweiter spricht zu den Israeliten, wenn ein Mann oder eine Frau ein besonderes Versprechen ablegen möchte, um sich Jahwe zu widmen, dritter dann muss er auf Wein und andere berauschende Getränke verzichten. Er darf auch keinen Weinessig oder Essig von anderen berauschenden Getränken trinken. Er darf keine Flüssigkeit aus Trauben trinken und keine frischen oder getrockneten Trauben essen. Vierter, solange seine Weihezeit dauert, darf er nichts essen, was vom Weinstock kommt, weder unreife Trauben noch die Blätter der Rebe. Fünfter, während der ganzen Zeit seines Gelübdes darf kein Rasiermesser sein Haar berühren. Er soll sein Haar lang wachsen lassen, denn er ist Jahwe geweiht und gilt als heilig, bis die Zeit seines Gelübdes vorbei ist. Sechster, solange er Jahwe geweiht ist, darf er sich keiner Leiche nähern. Siebter, selbst wenn sein Vater, seine Mutter, sein Bruder oder seine Schwester stirbt, darf er sich nicht durch sie verunreinigen, denn die Weihe für seinen Gott ist auf seinem Kopf. Achter, während der gesamten Zeit seiner Weihe ist er Jahwe geweiht. Neunten, falls aber plötzlich jemand in seiner Nähe stirbt und er dadurch sein geweihtes Haar verunreinigt, muss er sein Haupt an dem Tag rasieren, an dem er sich reinigt, nämlich am siebten Tag. Zehnter, am achten Tag soll er zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben zum Priester vor den Eingang des Zeltes der Begegnung bringen. Elfter, der Priester soll die eine Taube als Sündopfer und die andere als Brandopfer darbringen, damit er für ihn Sühne leistet, weil er sich durch die Leiche verunreinigt hat. Danach soll er am selben Tag sein Haupt erneut als heilig erklären. Zwölfter, er muss sich Jahwe für die ursprünglich versprochene Zeit erneut weihen und ein einjähriges Lamm als Schuldopfer bringen. Die erste Weihezeit ist dann ungültig, weil seine Weihe verunreinigt wurde. 13. Dies sind die Regeln für den Naziräer, wenn die Zeit seines Gelübdes vorbei ist, soll man ihn zum Eingang des Zeltes der Begegnung bringen. 14. Als Opfergabe soll er Jahwe ein fehlerloses, einjähriges Lamm als Brandopfer, ein fehlerloses, einjähriges weibliches Lamm als Sündopfer und einen fehlerlosen Widder als Heilsopfer darbringen. 15. Er soll auch einen Korb mit ungesäuerten Kuchen aus feinem Mehl, die mit Öl zubereitet sind, und ungesäuerte Fladen, die mit Öl bestrichen sind, bringen, sowie die dazugehörigen Speisopfer und Trankopfer. 16. Der Priester soll diese Gaben vor Jahwe bringen und das Sündopfer und das Brandopfer für ihn zubereiten. 17. Den Widder soll er als Heilsopfer für Jahwe zubereiten, zusammen mit dem Korb der ungesäuerten Brote. Auch das Speisopfer und das Trankopfer soll der Priester für ihn zubereiten. 18. Danach soll der Naziräer sein geweihtes Haar vor dem Eingang des Zeltes der Begegnung rasieren. Er nimmt sein geweihtes Haar und wirft es in das Feuer, das unter dem Heilsopfer brennt. 19. Danach nimmt der Priester die gekochte Schulter des Widders, zusammen mit einem ungesäuerten Kuchen aus dem Korb und einem ungesäuerten Fladen. Er gibt dies dem Naziräer in die Hände, nachdem dieser sein geweihtes Haar rasiert hat. 20. Danach schwingt der Priester es vor Jahwe als Schwingopfer. Dies ist eine heilige Gabe für den Priester, zusätzlich zur Schwingbrust und zur Hebekeule. Danach darf der Naziräer Wein trinken. 21. Dies sind die Regeln für den Naziräer, der ein Gelübde ablegt, und was er Jahwe aufgrund seiner Weihe darbringen muss, zusätzlich zu dem, was er sonst noch leisten kann. Er soll genau nach den Regeln seines Gelübdes handeln, die für seine Weihe gelten. 22. Jahwe sprach zu Mose, 23. Sprich zu Aaron und seinen Söhnen, so sollt ihr die Israeliten segnen, indem ihr zu ihnen sagt, 24. Jahwe segne dich und beschütze dich, 25. Jahwe lasse sein Gesicht über dir leuchten und sei dir gnädig, 26. Jahwe wende sich dir zu und schenke dir Frieden, 27. So sollen sie meinen Namen über die Israeliten aussprechen, und ich werde sie segnen.